Suratul Hujurat, Sura Nummer 49, die Gemächer. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. O, die ihr glaubt, kommt nicht Allah und seinem Gesandten zuvor und fürchtet Allah. Gewiss, Allah ist allhörend und allwissend. O, die ihr glaubt, erhebt nicht eure Stimmen über die Stimme des Propheten und sprecht nicht so laut zu ihm, wie ihr laut zueinander sprecht, auf dass nicht eure Werke hinfällig werden, ohne dass ihr merkt. Gewiss diejenigen, die ihre Stimmen bei Allahs Gesandtem mäßigen, das sind diejenigen, deren Herzen Allah für die Gottesfurcht geprüft hat. Für sie wird es Vergebung und großartigen Lohn geben. Gewiss diejenigen, die dich hinter den Wänden der Gemächer rufen, die meisten von ihnen haben keinen Verstand. Wenn sie sich gedulden würden, bis du zu ihnen herauskommst, wäre es wahrlich besser für sie, und Allah ist allvergebend und barmherzig. O, die ihr glaubt, wenn ein Frevler zu euch mit einer Kunde kommt, dann schafft Klarheit, damit ihr nicht einige Leute in Unwissenheit mit einer Anschuldigung trefft und dann über das, was ihr getan habt, Reue empfinden werdet. Und wisst, dass Allahs Gesandter unter euch ist. Wenn er euch in vielen Angelegenheiten gehorchte, würdet ihr wahrlich in Bedrängnis kommen. Aber Allah hat euch den Glauben lieb gemacht und in euren Herzen ausgeschmückt. Und er hat euch den Unglauben, den Frevel und den Ungehorsam verabscheuen lassen. Das sind diejenigen, die besonnen handeln. Dies als Huld und Gunst von Allah. Und Allah ist allwissend und allweise. Und wenn zwei Gruppen von den Gläubigen miteinander kämpfen, so stiftet Frieden zwischen ihnen. Wenn die eine von ihnen gegen die andere widerrechtlich vorgeht, dann kämpft gegen diejenige, die widerrechtlich vorgeht, bis sie zu Allahs Befehl zurückkehrt. Wenn sie zurückkehrt, dann stiftet Frieden zwischen ihnen nach Gerechtigkeit und handelt dabei gerecht. Allah liebt ja die Gerechten. Die Gläubigen sind doch Brüder. So stiftet Frieden zwischen euren Brüdern und fürchtet Allah, auf dass ihr Erbarmen finden möget. O, die ihr glaubt, die einen sollen nicht über die anderen spotten. Vielleicht sind eben diese besser als sie. Auch sollen nicht Frauen über andere Frauen spotten. Vielleicht sind eben diese besser als sie. Und beleidigt euch nicht gegenseitig durch Gesten. Und bewerft euch nicht gegenseitig mit hässlichen Beinamen. Wie schlimm ist die Bezeichnung Frevler nach der Bezeichnung Glaube. Und wer nicht bereut, das sind die Ungerechten. O, die ihr glaubt, meidet viel von den Mutmaßungen. Gewiss, manche Mutmaßung ist Sünde, und sucht nicht andere auszukundschaften und führt nicht üble Nachrede übereinander. Möchte denn einer von euch gern das Fleisch seines Bruders, wenn er tot sei, essen? Es wäre euch doch zuwider. Fürchtet Allah, gewiss, Allah ist Reue annehmend und barmherzig. O ihr Menschen, wir haben euch ja von einem männlichen und einem weiblichen Wesen erschaffen, und wir haben euch zu Völkern und Stämmen gemacht, damit ihr einander kennenlernt. Gewiss, der Geehrteste von euch bei Allah ist der Gottesfürchtigste von euch. Gewiss, Allah ist allwissend und allkundig. Die Wüstenaraber sagen, wir glauben. Sag, ihr glaubt nicht wirklich, sondern sagt, wir sind Muslime geworden, denn der Glaube ist noch nicht in eure Herzen eingezogen. Wenn ihr aber Allah und seinem Gesandten gehorcht, verringert er euch nichts von euren Werken. Gewiss, Allah ist allvergebend und barmherzig. Die wahren Gläubigen sind ja diejenigen, die an Allah und seinen Gesandten glauben, und hierauf nicht zweifeln und sich mit ihrem Besitz und mit ihrer eigenen Person auf Allahs Weg abmühen, das sind die Wahrhaftigen. Sag, wollt ihr Allah über eure Religion belehren, wo Allah weiß, was in den Himmeln und was auf der Erde ist? Und Allah weiß über alles Bescheid. Sie halten es dir als Wohltat vor, dass sie Muslime geworden sind. Sag, haltet mir nicht eure Annahme des Islams als Wohltat vor. Nein, vielmehr hält Allah euch die Wohltat vor, dass er euch zum Glauben geleitet hat, wenn ihr wahrhaftig seid. Gewiss, Allah kennt das Verborgene der Himmel und der Erde, und Allah sieht wohl, was ihr tut.